Einige Tage später, Pelageja Vlasova lernt lesen und schreiben. Ihr wollt also lesen lernen? Ich begreife zwar nicht, wozu ihr das in eurer Lage brauchen könntet. Einige von euch sind auch schon etwas alt dafür, aber ich will es Frau Vlasova zuliebe versuchen. Habt ihr alle was zum Schreiben? Also, ich schreibe jetzt 3 einfache Wörter an. Ast, Nest, Fisch. Ich wiederhole. Ast, Nest, Fisch. Wozu solche Wörter? Bitte, Nikolai Iwanowitsch, muss es eigentlich gerade Ast, Nest, Fisch sein? Wir sind alte Leute und müssen doch rasch die Wörter lernen, die wir brauchen. Sehen Sie, woran Sie das Lesen lernen, ist völlig gleichgültig. Wieso? Wie zum Beispiel schreibt man Arbeiter? Das interessiert Sigorski. Ast kommt doch nie vor. Er ist Metallarbeiter. Aber die Buchstaben kommen darin vor. Aber in dem Wort Klassenkampf kommen doch auch die Buchstaben vor. Ja, aber ihr müsst mit dem Einfachsten anfangen, nicht gleich mit dem Schwierigsten. Ast ist einfach. Klassenkampf ist viel einfacher. Es gibt doch gar keinen Klassenkampf. Das wollen wir zunächst einmal feststellen. Dann kann ich bei Ihnen nichts lernen, wenn es bei Ihnen keinen Klassenkampf gibt. Du sollst hier lesen und schreiben lernen. Und das kannst du auch hier. Lesen, das ist Klassenkampf. Ich halte das alles für Unsinn. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Lesen ist Klassenkampf. Wozu überhaupt dieses Gerede? Also das heißt Arbeiter, nachschreiben. Lesen ist Klassenkampf, damit meinte ich, wenn die Soldaten in Twer unsere Transparente hätten lesen können, dann hätten sie vielleicht gar nicht auf uns geschossen. Es waren lauter Bauernsöhne. Seht ihr, ich selber bin Lehrer und ich lehre Lesen und Schreiben seit 18 Jahren, aber ich will euch mal was sagen. Im Innersten weiß ich, es ist alles Unsinn. Bücher sind Unsinn. Davon wird der Mensch immer nur schlechter. Ein einfacher Bauer ist schon einfach dadurch ein besserer Mensch, weil er nicht durch die Zivilisation verdorben ist. Und wie schreibt man also Klassenkampf? Sigorski, du musst die Hand fest auflegen, sonst zittert sie und dann wird die Schrift undeutlich. Klassenkampf. Sie müssen in einer geraden Linie schreiben und nicht über den Rand. Wer über den Rand schreibt, der übertritt auch die Gesetze. Da haben nun Generationen und Generationen Wissen auf Wissen gehäuft und Bücher auf Bücher geschrieben. Und die Technik ist weiter, als sie je war. Und was hat es genützt? Die Verwirrung ist auch größer, als sie je war. Man sollte den ganzen Krempel ins Meer werfen, wo es am tiefsten ist. Alle Bücher und Maschinen ins Schwarze Meer. Widersteht dem Wissen. Seid ihr fertig? Nein! Manchmal habe ich Stunden, wo ich ganz in Melancholie versinke. Was, frage ich dann, sollen solche wirklich großen Gedanken, die nicht nur das Jetzt, sondern das Immer und Ewig, das allgemein Menschliche schlechthin umfassen, mit Klassenkampf zu tun haben? Solche Gedanken nützen gar nichts. Während ihr in Melancholie versinkt, beutet ihr uns aus. Bitte, wie schreibt man eigentlich Ausbeutung? Ausbeutung, das steht ja auch nur in Büchern. Als ob ich schon einmal jemand ausgebeutet hätte. Das sagt er nur, weil er von der Beute nichts bekommt. Das A bei Ausbeutung schaut genauso aus wie das A bei Arbeiter. Wissen hilft ja nicht. Wissen hilft ja nicht. Güte hilft. Gib's nur her, dein Wissen, wenn du's nicht brauchst. Lob des Lernens.